Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute ausschließlich im Radio zu hören, hier bei 1Live. Und wir haben immer, wie immer, am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Erste Anruferin heute Nacht ist Jessica. Und die Jessica ist 20 Jahre alt. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert, aber das hat sich gerade erledigt. Jessica, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jessica, um was geht's? Geisterbeschwörung. Geisterbeschwörung? Ja. Erzähl. Also ich habe meinem Vater und ein paar Bekannten von meinem Vater her am Montag Gläserrücken gemacht. Mhm. Wie viele Leute waren dabei? 5 Stück ungefähr. Mhm. Und auch schon älter, also zwischen 30 und 40, sage ich jetzt mal. Ja. Und bis dahin habe ich auch noch nicht ganz dran geglaubt, halt bis wir es dann gemacht haben. Das lief halt so ab, dass wir ungefähr, ja, 2 Stunden hatten wir halt unseren Finger da auf das Glas. Und bis dahin habe ich auch nicht mehr dran geglaubt, dass noch was passiert. Und dann hat sich auch immer das Glas bewegt. Mhm. Mein Vater hatte dann halt nach meiner Urgroßtante gefragt gehabt. Mhm. Und das Glas, das hat sich auch bewegt. Und was hat er denn gefragt? Ja, erstmal hat eine Bekannte, also die da ich bei war von meinem Vater, die haben da erstmal einen anderen Geist gerufen, eine Bekannte von sich halt, die wir nicht kannten. Mhm. Und dann hat mein Vater halt nach meiner Urgroßtante gefragt. Mhm. Und dann war sie angeblich da. Nur halt, das wusste man halt nicht. Und mein Vater hat dann halt ein paar Fragen gestellt, die echt gar keiner wissen konnte in diesem Raum. Mhm. Wo wir auch, als wir Fragen gestellt haben, haben wir das Glas auch losgelassen. Es hat sich trotzdem bewegt und keiner aus diesem Raum kannte diese Frau. Das Glas hat sich bewegt, obwohl niemand daran gefasst hat? Genau. Mhm. Es ist richtig über den Tisch gewandert und hat uns diese Fragen beantwortet. Welche Fragen waren das denn konkret? Einmal, wie ich meine Urgroßtante früher genannt habe. Also sie hieß Maria und ich konnte den Namen nicht aussprechen, da habe ich meiner Mama gesagt. Aha. Das kann aber keiner, konnte das wissen in diesem Raum. Ja. Und das wurde halt auch beantwortet. Ja. Und dann hatte ich noch, also ein guter Bekannter von mir, der hat sich letztes Jahr, September war es ungefähr, vom Zug geworfen. Mhm. Dann habe ich nach ihm gefragt gehabt. Und ja, und der ist Benjamin und der war angeblich dann auch da. Und dann habe ich auch gefragt halt, wo das passiert ist. Und dann stand da auf einmal Kastrop. Und das ist wirklich in Kastrop passiert. Und es sind noch ein paar Fragen beantwortet worden halt, die gar keiner, nicht mal mein Papa wissen konnte. Und also, es gibt zwei ganz mysteriöse Sachen, wenn es denn so stimmt, wie du es erzählt hast. Ja, das war es ganz angefasst und die anderen Leute kannten diese Menschen. Darauf wollte ich hinaus. Einmal, dass ihr das Glas nicht angefasst habt und es hat sich bewegt. Genau. Und das andere ist, dass Fragen beantwortet wurden, die so nicht, eigentlich niemand wusste im Raum. Genau. Es kannte keiner. Mhm. Diese Leute. Mhm. Und man hat auch gesehen, dass wo sich das Glas bewegt hat, dass keiner direkt das Glas berührt hat. Mhm. Man hat es gesehen und ich sag mal, ja, wo es dann vorbei war, ich sag mal, ich hatte doch ganz schön Angst halt, weil ich mir gedacht habe, meine Urgroßtante, die ist jetzt die ganze Zeit um mich rum, weil die schon wusste, halt, was mein Alltag ist. Was? Was wusste die? Ja, was mein Alltag ist. Also ich habe die Sachen aus meinem Alltag gefragt. Mhm. Was mir passiert ist oder ja, was war und das konnte mir alles sagen und das wurde mir gesagt. Also, das, was mich jetzt sehr beeindruckt, ist die Tatsache, dass sich das Glas bewegt hat, ohne dass ihr es angefasst habt. Das finde ich wirklich verrückt, wenn es denn stimmt. Weil alles andere kann man irgendwie erklären. Du weißt halt über deinen Alltag Bescheid. Also kann auch das. Ich habe das Glas aber nicht berührt. Ja. Ich habe die Fragen gestellt, ich habe das Glas aber nicht berührt. Mhm. Mhm. Und, hast du zum ersten Mal sowas gemacht? Nee, ich habe das damals mit Freunden mal gemacht. Aber es ist was heißt damals? 6 Jahre her. Ah, ja. Mhm. Und dann hat mit Sicherheit einer geschoben. Ich sag mal, ich hab bis Montag habe ich nicht dran geglaubt, nicht richtig. Nicht. Mhm. Und wie kam es, dass dein Vater dabei war? Mein Vater halt hat diese Bekannten kennengelernt im Internet und auch öfter mal getroffen gehabt. Mhm. und weggegangen. Und die haben halt gesagt, dass wir das machen, auch mit Tarotkarten legen. Ja. Und wo ich das gehört hatte, habe ich halt gefragt, ob ich mit dabei sein könnte. War das für deinen Vater auch zum ersten Mal so ein, ja, so ein Erlebnis? Ja. Was hat der dazu gesagt? Ich sag mal, mein Vater, der hat, dem sind die Tränen gekommen, weil die Maria, meine Urgroßtante, die ist letztes Jahr im Sommer gestorben, da war sie im Pflegeheim für 2 Wochen. Mhm. Meine Oma, die hat sie gepflegt gehabt und die war die Zeit im Urlaub. Mhm. Und was passiert ist, konnte halt meine Oma sich nicht mal von ihr verabschieden. Mhm. Und das Glas, also mein Vater hatte gefragt, ob er seinen Eltern noch was ausrichten soll. Weil ich sage, meine Oma war schon ihre Bezugsperson. Mhm. Und dann hat das Blatt irgendwie nur geschrieben, dass sie die beiden ganz doll vermisst und sehr, sehr doll liebt. Mhm. Halt, und wo das passiert ist, da sind mein Vater noch reingekommen. Das geht natürlich dann wirklich zu Herzen, sowas. Und diese Menschen, die kannte keiner außer meinem Vater und ich, und wir haben die Gläser nicht berührt. Und auch vorher, wir haben nichts erzählt über die Menschen. Sag mal, diese Bekannten, die das mit euch gemacht haben, ne? Ja. Das sind ja Leute, die ihr nicht besonders gut kennt. Ich habe sie das erste Mal gesehen. So. Und halt, die Frau hat, jetzt, kannte mein Vater die anderen Menschen, also anderen Leute auch nicht. Genau. So. Da würde ich jetzt in erster Stelle mit meiner Skepsis ansetzen. Ob die nicht irgendwie rumtricksen. Da kann man natürlich mit meinem... Haben wir geguckt, das war ein ganz normaler Holztisch, auf den einfach nur ein Schnitzel drauf lag, ein Glas. Mhm. Und da konnte man gar nicht irgendwie... Ja, sagst du, es gibt 1000 Tricks. Es gibt die verrücktesten und perfektesten Tricks, wo man, selbst wenn man daneben steht, das gar nicht so richtig sehen kann. Da würde ich jetzt noch einen ansetzen und sagen, wer weiß, ob die euch nicht irgendwie verarschen wollen. Und ja, aber woher, ich sag mal, okay, vielleicht wollten die uns verarschen, aber woher konnten die wissen, welche Fragen wir stellen? Welche Leute wir rufen und dann die Antworten darauf? Das mit dem Benjamin, das wusste keiner, nicht mal mein Vater. Ich habe bis den Tag halt mit denen noch nichts zu tun gehabt. Habt ihr euch jetzt nochmal verabredet für so ein Ding? Wir wollen es nochmal machen, ja. Warum? Meine Oma möchte gern bei sein, weil ich sag mal, sie konnte sich von meiner Urgroßtante nicht verabschieden. Und ich bin mir nicht sicher, Jessica, ob das gut ist, so Sachen zu machen. Also manchmal ging's sehr gut danach, weil ich sag mal, ich konnte mich auch nicht direkt verabschieden. Ich habe mal gedacht, ja, was ist jetzt hier und da? Und sie sagte, ihr geht's gut da und ihr gefällt's da. Sie möchte auch nicht mehr zurück. Und genau das gleiche hat auch der Benjamin gesagt. Und ich habe, das ist irgendwie eine Erleichterung auf eine Art, weil ich weiß. Es besteht natürlich die Gefahr, wenn man sowas macht, dass man da in so einen Strudel reingerät, dass man vielleicht sogar in eine psychische Abhängigkeit gerät, dass man sein ganzes Leben daran orientiert, was denn nun das Glas sagt. Deswegen bin ich da immer sehr gebremst. Selbst wenn was dran ist, sogar wenn was dran ist, ist das ja noch viel, viel heikler, da in eine Abhängigkeit zu geraten. Vielleicht sollte man diese Welt in Ruhe lassen und den Dingen nachgehen, die hier für uns bestimmt sind. Ja, schon. Ja, was soll ich jetzt sagen? Naja, mir ist völlig klar. Also wenn du sowas erlebt hast, wenn ich das erleben würde, wäre ich auch erstmal hoch beeindruckt. Kann ich völlig nachvollziehen. Und ich wäre wahrscheinlich auch geneigt, das dann nochmal zu machen. Aber irgendwo muss auch eine Grenze sein. Und die Gefahr, dass man sich zu sehr versteigt in auch eine solche Welt, finde ich einfach zu groß. Es geht mein Vater wollte es halt nochmal machen für meine Oma halt, weil ich konnte sich ja nicht direkt von ihr verabschieden. Ich sag mal, ich fand es echt einen schönen Moment, wo ich mich halt immer von ihr verabschieden konnte. Und wo ich weiß, hier geht's jetzt gut. Und ja. Hast du das so deinen Freunden erzählt? Ja, mein Freund, aber der zweifelt tierisch daran. Der möchte das nächste Mal auch dabei sein, aber... Es zweifeln immer alle Leute, ne, wenn man sowas erlebt hat. Ja, aber wenn man es selbst erlebt hat, ich weiß nicht. Macht dich das ein bisschen aggressiv, wenn er zweifelt? Nein. Ach. Weil du es verstehen kannst, weil du genauso drauf wärst. Ja, ne? Wenn ich war ja am Anfang genauso, ja. Aber ein Scheiß. Also, ein ungewöhnliches Ding ist da passiert, ne, bei euch. Lass uns mal so stehen. Also wenn wenn sich das Glas wirklich von alleine bewegt, das finde ich schon... Jetzt hat sich nicht nur leicht bewegt, also es ist richtig gerade. Das ist schon das sehr... Das ging richtig schlecht. Richtig, wie nah saßt ihr an diesem Tisch? Ganz nah, also jetzt... Vielleicht hatte der eine Mann ja einen Magnet am Knie. Ein Magnet? Nein, aber du sollst... Aber woher soll er denn dann die Antworten wissen? Ja, klar. Das sagte mein Freund auch, ein Magnet vielleicht oder irgendwas anderes. Ja. Woher sollte er denn die Antworten wissen? Ja. Also, wir lassen das mal offen. Es gibt sicherlich solche Dinge, es wird aber auch unglaublich viel Humbug damit betrieben. Bezweifle ich auch nicht, aber die Antworten, das ist immer... Das hat dich beeindruckt, ne? Ja. Jessica, danke, dass du es uns erzählt hast. Trotzdem würde ich so aus dem Lameng heraus raten, mach's nicht zu oft. Ich glaube, es bekommt dir besser. Alles Gute. Alles klar, und ein dickes Lob an dich, ne? Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin ist die Sandra und Sandra ist 37 Jahre alt. Sandra, hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Um was geht's denn? Erstmal möchte ich sagen, dass ich mich freue, dass ich endlich mal mit dir sprechen kann und ich bin sehr traurig, dass ich dich heute nicht sehen kann. Ja, aber ich habe es ja gestern angekündigt. Ja. Sodass das nicht so schlimm ist. Und zwar rufe ich nochmal zu dem gestrigen Thema an. Mhm. Also ungewöhnliche Heilungen. Ja, genau. Ja. Und dort hat ein Sprecher bei dir erzählt von seinen Eindrücken oder was er erlebt hat mit seinen Warzen. Ja. Und du warst ja so ein bisschen skeptisch, weil er ja auch noch ein Kind war. Also es ging darum, dass der Anrufer hatte als kleiner Junge ganz viele Warzen an der Hand. Genau. Und die wurden besprochen von jemandem, einem Besprecher. Und dann sind die weggegangen. Ja. Ach, so skeptisch war ich da gar nicht, Sandra. Aber so ein bisschen hast du ja gefragt, wie er jetzt, wo er erwachsen ist, überdenkt. Ja. Und deswegen habe ich mich zu diesem Thema gemeldet. Und zwar habe ich eine ähnliche Situation gehabt. Und zwar war ich an Armen und Beinen befallen, nicht mit Warzen, sondern mit Pickeln, die wirklich flächendeckend an Armen und Beinen waren. Mhm. Ich sie mir auch aufgekratzt habe, wenn man sich am Tag auch bemüht hat, hat man es nachts gemacht. Ich war bei Ärzten, ich war im Krankenhaus, ich habe Teerkuren hinter mir gehabt. Hat man es diagnostiziert als eine bestimmte Krankheit? Nein. Es wurden Tests gemacht, aber sie konnten nicht herausfinden, wovon es kommt. Ja. Und ich meine, diese Teerkuren haben sehr gut angeschlagen, aber man durfte sich ja da nicht waschen. Ich war auch im Krankenhaus zu dieser Zeit. Also diese Pickel waren nur auf den Armen, was heißt nur? Ausschließlich auf den Armen und Beinen. Ja, genau. Was heißt denn Teerkuren? Setzt man sich da in ein Teerfass? Nein, oder wie? Das gab Teersalbe, mit der ich mich eingerieben habe. Das stinkt bestialisch wahrscheinlich. Das stinkt bestialisch und man darf sich nicht waschen. Und deswegen war ich eben auch im Krankenhaus und krankgeschrieben. Man konnte da nicht mit arbeiten gehen oder irgendwie was. Hat aber alles nichts genutzt. Es hat sehr gut geholfen, diese Teerkuren. Aber sobald die abgesetzt wurden, ging es wieder von vorne los. Mhm. So, und man kann ja damit nicht ständig leben, ne? Ja. So, und dadurch, dass das immer wieder kam und ich habe durch Arbeitskollegen erfahren, ebenso, ich meine, erfahren hatte man das schon vorher, aber eine Arbeitskollegin, ihre Schwiegermutter war auch solch eine Besprecherin. Und dann habe ich überlegt und ich muss sagen, ich habe da vorher auch nicht dran geglaubt. Mhm. Und habe erst eine Zeit wirklich mit mir ringen müssen, weil es immer hieß, man muss da auch dran glauben, sonst hat das keinen Sinn. Ja. Und dann habe ich erstmal eine Zeit an mir gearbeitet und weil ich ja wollte, dass mir geholfen wird und habe mich dann durchgerungen und bin zu dieser Frau gegangen. Das war, du bist, um es zeitlich einzuordnen, du bist jetzt 37, wie alt warst du da? Vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren? Ja. Ja. Mhm. Und ich bin also zu dieser Frau gegangen, sie hat mich kurz gefragt, wie lange und was ich schon unternommen hätte. Und hat dann meine Arme genommen und die besprochen. Also ich habe nichts verstanden, sie hat ganz leise gemurmelt irgendwas. Man versteht das nicht. Nein, also ich jedenfalls nicht. Ich habe nichts verstanden. Ich wäre jetzt ganz scharf drauf gewesen zu hören, was die da sagt. Ne? So ganz leise gezischelt hat sie irgendwas und... Wie war die Atmosphäre? War das in einem abgedunkelten Raum oder Nein, in einem ganz normalen... Nein, das war ganz normal in ihrer Wohnstube. Es war eine ältere Frau, die hatte eine kleine Wohnung und in ihrer Wohnstube war das halt. Saßt du oder musstest du dich hinlegen? Nein, ich habe gesessen, sie hat mir gegenüber gesessen, hat meine Arme, also hat mich so an den Handgelenken festgehalten und hat das dann besprochen. Und musstest die Arme auch nicht frei machen? Nein. Also sie wollte gar nicht die Pickel sehen? Gar nichts, auch die Beine, sie wollte nichts sehen. Hat die Beine auch etwas angefasst? Nein. Nein. Sie hat nur die Arme, also meine Handgelenke berührt und hat das besprochen. Sie hat getuschelt, sodass du nichts, aber auch gar nichts verstehen konntest? Nein, ich habe also Also man hat nichts verstehen. Wie lange hat sie besprochen? Circa 10 Minuten. Ja, und dann? Und dann hat sie mir gesagt, dass sie das abends, gegen Abend nochmal machen würde. Ja. Wo ich nicht mehr da bin. Also... Ach so, in Abwesenheit quasi. Ja, in meiner Abwesenheit. Ja. Und dass es dann wahrscheinlich fürchterlich zu jucken anfangen wird. Ach. Und dass ich mich dann versuchen sollte, zusammenzureißen. Ja, und hat's gejuckt? Es hat... Also ich hab... Sag bloß. Es hat wahnsinnig gejuckt. Abends, als diese Frau dann in ihrer Wohnstube... Abends, als diese Frau... Also mit einem Mal fing es an. Ich habe damals kurze Zeit erst meinen Freund gekannt. Ja. Ich habe gesagt, jetzt geht das los. Ich halte das gar nicht aus. Ich habe mir selber wirklich die Hände festgehalten. Es hat wahnsinnig gejuckt. So habe ich es noch nie erlebt. Ist ja unglaublich. Wie lange hat es gejuckt? So ist es schon viele Jahre her. Vielleicht 3-4 Minuten. Mhm. So, wie war der weitere Verlauf dieser Erkrankung? Der weitere Verlauf war, dass es vom nächsten, also danach hat es nicht mehr gejuckt, es war vorbei und vom nächsten Tag an, es war ja nicht gleich weg, aber vom nächsten Tag an wurde es zunehmend besser und ich habe es bis heute nicht mehr gehabt. Also ist es für dich ganz klar, dass nicht die Teekuren und was du alles gemacht hast, geholfen haben. Das war ja lange vorbei. Ne? Ja. Ich habe ja immer wieder mal was probiert. Es war eindeutig die Besprecherin für dich. Eindeutig durch, also meiner Meinung nach, eindeutig. Ja. Ich bin ja auch ein Mensch gewesen, der sehr skeptisch daran gegangen ist und nicht von vornherein an... Hat dich denn diese Frau, diese alte Frau, als du da so in die Wohnstube kamst, war das eine gute Atmosphäre? Mochtest du diese Frau oder war das ein bisschen unheimlich? Ich muss sagen, ich war damals ja auch noch sehr jung und man war sehr aufgeregt. Und was mich auch sehr belastet hat, ich hatte mich dann vorher so ein bisschen auch bei meiner Kollegin informiert. Und die erklärte mir halt, dass man sich dafür nicht bedanken darf und dass man nicht auf Wiedersehen oder Tschüss oder sowas sagen soll. Und das wie anstrengend, da wäre ich ja ganz verspannt, wenn ich da hingehe. Ja, ich war auch sehr, sehr verspannt und das fiel mir sehr schwer, weil die Erziehung halt anders ist. Ja. Man bedankt sich, man sagt auf Wiedersehen und... Hat die denn Geld dafür genommen? Sie hat nichts verlangt. Ich habe mich, wie gesagt, vorher so ein bisschen kundig gemacht. Und die Kollegin sagte, dass, also es kommen ja viele Leute zu ihr, manche bringen Kaffee oder irgendwas und manche geben Geld. Und ich hatte in einem Umschlag 20, also ich bin aus der DDR, das war damals noch 20 Ostmark. 20 Ostmark, ja. Hatte ich in einen Umschlag gesteckt und die habe ich ihr dann auf den Tisch gelegt. Sie hat dazu auch nichts gesagt. Also, auch eine ungewöhnliche Heilung durch Besprechen. Nach dieser guten Erfahrung, würdest du das auch nochmal machen, wenn du heute in eine ähnliche Situation kämst? Sicherlich würde man erst die ärztlichen Wege aufsuchen, aber wenn mir dort auch nichts helfen würde, würde ich es wieder tun. Wie viele Jahre hast du dich eigentlich mit dieser Krankheit vorher rumgeschlagen? Ungefähr 4 Jahre. 4 Jahre. 4 Jahre. Ja. Das ist schon noch lange. Und dann habe ich noch einen Fall, und zwar einige Jahre später, mein Sohn war Bettnässer. Und dann hatten wir auch erfahren, wir hatten auch schon etliches ausprobiert, Tabletten, eben beim Arzt davor gesprochen. Er wurde organisch untersucht, da war alles in Ordnung. Und dann hatte ich von jemandem erfahren, dass es jemanden gibt, der auch also das besprechen würde. Und dann waren wir mit meinem Sohn dorthin und dann wurde uns gesagt, dass das 3 Sitzungen wären. Und wie gesagt, mein Sohn hat vorher, er hat vielleicht mal eine Nacht ausgesetzt, aber sonst hat er jede Nacht eingenässt. Und dann kamen diese 3 Besprechungen halt, da war ich ja nicht mit bei. Ne? Man hat vorher das Problem erläutert und dann ist er mit meinem Sohn in einen extra Raum gegangen. Und ich muss sagen, es war auch eine Wirkung, es hat aber nicht vollständig geholfen. Also ich denke mal, alles können die auch nicht. Sie versuchen es. Aber dennoch gibt es eine positive Erfahrung. Und auch in diesem Falle war es so, mein Sohn hat ungefähr 12 Tage hintereinander nicht eingenäht. Ja. Was es vorher noch nie gab. Und also, das ist wahrscheinlich auch eine Kunst, die immer mehr verloren geht. Ne? Das kennen vielleicht nur noch sehr viele einige alte Leute, aber es ist schade wenige eigentlich. Junge Leute. Ich danke dir, dass du es erzählt hast, Sandra. Alles klar. Und alles Darf Gute. Ich dich noch um ein Autogramm bitten? Ja, da musst du bitte auflegen und wir rufen dich nochmal an wegen der Adresse. Alles klar. Tschüss. Viel Glück noch für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Telefonnummer 0800 567 8111. Wenn ihr mich erreichen wollt, mit mir reden wollt, ruft jetzt an. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 567 8110. Rainer ist dran. Rainer ist 40 Jahre alt. Ich grüße ihn. Hallo. Hallo. Hallo Rainer. Um was geht's? Wie alt bin ich da? Was hat mir da angegeben? 40. Oh nee, so alt bin ich noch. Wie alt bist du denn? Ich bin 27. 27? Ja. Ja, das war ein großer Unterschied. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben sie es verwechselt oder so. Aha. Ja, also was ist dein Thema? Mein Thema ist, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin 5 Jahre mit meiner Freundin zusammen, die 24 ist. Mhm. Und seit 2 Jahren führe ich sozusagen ein Doppelleben. Mhm. Wie sieht das aus? Sieht so aus, dass ich seit 2 Jahren eine Frau kennengelernt habe, die mit mir Sexpraktiken durchführt, die meine Frau oder meine Freundin mit mir nicht bereit ist, durchzuführen. Welche sind das? Ja, es geht eigentlich von diesem einfachen Analverkehr wir haben letztens ganz Tolles und was Verrücktes ausprobiert. Wir haben uns Lebensmittel auf die Körper gelegt. Mhm. Und haben das dann voneinander aufgegessen. Ja, das ist ja noch nett. Das ist eine Variante des Blümchensex, vielleicht da mal eine Erdbeere hinzulegen oder ein bisschen Honig drauf zu träufeln. Ich weiß nicht, was du da so für Erfahrungen hast, aber... Das finde ich relativ harmlos, muss ich. Ich dachte, jetzt kommen irgendwelche hammerharten Praktiken. Ja, aber... Da erzählst du mir was von Lebensmitteln, die ihr euch auf den Körper legt. Welche Lebensmittel waren das denn? Naja, das geht halt eben... Das geht von diesen normalen Cocktailfrüchten. Ja. Und dann natürlich aber auch... Bananen, alles wirklich, Orangen, alles. Habt ihr euch einfach auf den Körper gelegt? Nicht nur auf den Körper gelegt, sondern auch auf die Geschlechtsteile oder auch so halt auch relativ tief in die Geschlechtsteile. Ja, da wird's schon pikanter, ne? Ja, genau. Ja. Und das Problem ist halt eben, dass ich, das mache ich seit 2 Jahren mit einer anderen Frau. Ich habe das verstanden. Das ist eine reine Sexbeziehung, so habe ich es verstanden. Genau. Ja. Wie oft siehst du diese Frau? Das ist sehr unterschiedlich. Also meine Freundin, die ist berufstätig in ganz Deutschland sozusagen. Ich will nur einen groben Wert wissen. Wie viel Mal im Monat? Ja, wenn es gut läuft, 3-mal im Monat. 3-mal im Monat. Und ich gehe davon aus, dass immer, wenn ihr euch seht, ihr auch Sex miteinander habt. Ja, genau. Das ist also rein wirklich darauf definiert. Genau. Wo trefft ihr euch? Ja, das ist auch noch so eine Sache, also das, was meine Freundin mit mir auch nie machen würde. Und zwar, wir gehen auch in Swingerclubs. Mhm. Und da ist natürlich auch anderer Partner tauschen, was mir auch gut gefällt. Mhm. So, und jetzt habe ich ein kleines Problem. Sagen wir, jetzt kommt das richtige Problem. Ich finde, du hast schon seit 2 Jahren ein Problem, aber sag mal, was du jetzt auch noch als Problem erachtest. Ja, also ich liebe meine Freundin. Davon bin ich. Vom Menschlichen her. Ja. Und ich möchte sie auch so nicht verlieren, zum einen. Zum anderen gibt sie mir halt dieses Sexualgefühl nicht. Ja. Also dieses Befriedigende. Was meinst du gerade, und jetzt habe ich ein Problem? Was meinst du da? Ja, und zwar, meine Freundin, die ich jetzt 2 Jahre habe, die mit der ich diese Sexpraktiken habe. Wir nennen sie mal die Geliebte. Die Geliebte, ja. Mhm. Die möchte jetzt, dass ich auch mit Männern Sex habe. Ja. Und dazu habe ich gar keine Neigung. Ja, dann mach's doch nicht. Ja, will ich ja auch nicht. Ja. Aber sie sagt dann ja, dann möchte sie dann auch die Beziehung dann auch dann beenden. Ach so. Weil sie wollte... Krass ist das, also... Ja, sie wollte gern auch dann irgendwann in Zukunft, wenn ich das dann gemacht habe, würde sie dann auch so zu dritt und zu viert und weiß ich nicht was, alles Mögliche versuchen. Das ist eine ganz... Na gut, zu dritt und zu viert, wenn auch auf rein heterosexueller Basis, die Erfahrung machst du ja wahrscheinlich auch im Swingerclub, ne? Ja, genau. Ja, ja, aber es ist halt eben jetzt, dass ich auch mit einem Mann... Ja, was ist denn für dich das größere Problem, dass deine Geliebte dich jetzt quasi unter Druck setzt oder dass du deine Freundin seit 2 Jahren betrügst? Also das mit den Betrügen, das habe ich irgendwie so geschluckt. Du hast jetzt, sagen wir was anderes, du hast es dir so hingebogen. Ja, in dein Weltbild, ja. In mein Weltbild, genau. Ja. Und jetzt habe ich das jetzt habe ich für mich ein Problem, dass ich halt eben diese Frau, die ich halt eben seit 2 Jahren kennengelernt habe, die mir auch sexuell sehr viel bietet, so auch speziell halt eben mit diesen ausgefallenen Sexpraktiken und so, dass sie halt eben davon jetzt ablassen möchte, wenn ich da eben... Finde ich übrigens äußerst sonderbar, um das mal dazu zu sagen, dass diese Frau sich da so reinbeißt und die Beziehung quasi abbrechen will, wenn du nicht mit einem Mann auch ins Bett gehst. Doch bescheuert, wenn es nicht dein Ding ist, ist es nicht dein Ding. Ja, ich weiß auch nicht. Also hast du Angst, dass du diese Welt verlierst, diese zweite Welt, die du da hast? Ein bisschen schon. Also nicht ein bisschen, sogar eigentlich ein bisschen mehr. Weil dann habe ich dann diesen normalen Sex, sag ich mal. Mit deiner Frau? Mit meiner Frau. Den habe ich auch so. Wie ist denn dieser Sex, den du mit deiner Hauptfreundin hast? Ja, ist der langweilig? Nein, eigentlich nicht. Also es ist aber nicht, sag ich mal, so für mich. Ich kann das, wenn sie da ist, dann auch machen. Und es befriedigt mich auf einer Seite auch. Aber ich brauche halt eben... auch mehr diesen... Ja, aber ich habe das ja eigentlich, muss ich ja nochmal sagen, Rainer, gar nicht richtig verstanden. Außer, dass du mir was von Analverkehr erzählt hast, habe ich an besonderen Praktiken noch nichts kapiert. Du kannst auf deine Freundin, auf deine Hauptfreundin, kannst du auch Bananen legen. Nein, das will sie nicht. Das will sie nicht? Das will sie nicht. Da wehrt sie völlig ab. Also sie sagt, das ist für sie pervers, das mag sie nicht und das ist überhaupt sein... Das ist doch unter aller Sau, mit Lebensmitteln auch noch rumzuspielen und... Was hast du denn für Gefühle zu deiner Freundin? Ja, wie gesagt, ich habe sehr intensive Gefühle. Also ich liebe sie. Wollen wir das eigentlich mal weglassen? Ja, wir reißen es weg, das eigentlich. Du lebst auch mit ihr zusammen? Ich lebe, ja. So und du bist auch sicher, dass... So wie möglich, weil sie ist ja auch berufstätig, sag ich mal. Okay, und du bist sicher, dass sie dir nicht fremd geht und dass sie nicht ein Doppelleben führt? Kann man ja nie sicher sein. Ja, aber du gehst mal davon aus. Ich gehe davon aus, ja. Also, ich finde solche Konstellationen immer sehr problematisch, von denen du gerade so aus deinem Leben erzählt hast. Weil du natürlich in einer Lügenwelt lebst. Ja. Und du, letztendlich, du biegst es dir zwar hin, ja. Aber letztendlich hast du natürlich, hoffe ich mal, ein schlechtes Gewissen. Und, ja, das habe ich früher gehabt, das habe ich ja nicht mehr. Ist es die Gewöhnung jetzt auch schon? Das ist die Gewöhnung, ja. Und jetzt ist es auch schlimmer, dass es halt eben diese Gewöhnung halt wegfallen soll. Ja, und dir sitzt natürlich auch die Angst im Nacken, denn sowas kann ja auch immer rauskommen. Irgendwie kann sowas immer rauskommen, durch die blödesten Zufälle. Ja, das stimmt. Guck mal, du bist ja ein Swingerclub. Wer weiß, wer dich da sieht und wer das dann wieder weiterträgt irgendwo hin. Ja, das ist so vielleicht richtig, aber ich, wie gesagt... So, aber noch viel richtiger ist einfach die Haltung, die du zu deiner Freundin hast, finde ich nicht in Ordnung. Weil es eine verlogene Haltung ist. Ja, aber ich meine... Und wenn du auf eine besondere Form von Sex stehst, die dir deine Freundin nicht geben kann. Das ist ja auch zu akzeptieren, das akzeptiere ich ja auch. Dann muss man eine ganz klare Linie finden in seinem Leben. Dann muss man als Single leben, dann muss man sich das da eben holen. Aber du willst beides haben, du willst die Geborgenheit der Beziehung, die Liebe. Ja, ich mag diese Beziehung sehr gerne. Ja. Und es ist auch eine so organisierte Beziehung, sag ich mal. Ja, und ihr habt da wahrscheinlich auch einen schönen Alltag, ihr habt viele, viele Dinge miteinander erlebt, also ja, viel schöne Vergangenheit. Aber du willst dann zusätzlich auch noch diesen Thrill. Genau. Ja, und das ist eben genau das Ding, was wirklich Betrug ist. Betrug an deine Freundin. Was würde die machen, wenn die das erfahren würde? Ja, das weiß ich eben nicht. Und ich lebe eigentlich eher nach dem Aspekt, das gilt auch für mich und für sie, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also, ich meine, solange ist sie auch so drauf? Das wäre natürlich schön, wenn sie dir schon mal signalisiert hat, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ist sie so? Ja, also wir hatten, ich denke, das war eher so, ich weiß nicht, ob das jetzt scherzhaft eher gemeint war, also wir haben mal drüber gesprochen, also so richtig ernst, dass wir zusammengesessen haben und gesagt haben, Mensch, hier, wie ist das eigentlich bei dir oder wie ist es so? Sondern es war eigentlich eher so, dass sie sagt, ja, mach doch so lange das, was, ne, wenn ich davon nichts erfahre. Ach, das hat sie dir so gesagt? Ja, das hat sie mir so mal gesagt. Stimmt das auch oder sagst du mir das jetzt, damit Nein, das du sag ich besser dastehst? Warum? Ich habe da ja keinen Grund, das mal so zu sagen. Mhm. Gut, natürlich, wenn das mal so ausgesprochen wurde, dann ist die Situation natürlich schon wieder etwas anders. Also wir haben uns nie ewige Treue geschworen oder so, dass wir gesagt haben, oh, ich bin jetzt super treu oder so. Ich habe aber schon mal gelogen, also so ist es nicht. Ja, du musst doch wahrscheinlich immer wieder mal lügen, wenn du wenn du dich triffst mit deiner Geliebten, dann musst du irgendwas vorgeben, wo du bist. Nein, sie ist ja auch halt unterwegs. Ach, das passt dir dann irgendwie so ab. Ja, sie ist in Deutschland unterwegs und ich würde es nicht machen, wenn sie hier ist oder so. Verstehe ich das jetzt eigentlich richtig, Rainer, dass dein Anruf gar nicht mal der Problematik gilt, ich, Rainer und meine Hauptfreundin, sondern ich, Rainer und meine Geliebte und das, was die jetzt von mir verlangt. Genau. Ja. Ja, um dazu nochmal was zu sagen, kann ich nicht verstehen. Würde ich mich auch an deiner Stelle natürlich null unter Druck setzen lassen. Kannst ja auch gar nicht. Das ist nicht dein Ding. Du kannst nicht mit einem Typ schlafen, wenn du nicht auch eine hauchdünne Veranlagung dazu hast. Das geht einfach nicht. Was meinst du, könnte man das ausprobieren? Ja, wenn das aus. Wenn das eigentlich so... Ja, na klar kann man das ausprobieren. Warum nicht? Vielleicht ist deine Haltung ja auch eine rein moralische Haltung, dass du sagst, nee, mit Männern möchte ich nicht. Vielleicht macht es dir auch sogar Spaß, wenn du es mal gemacht hast. Ja gut, dann versuch es mal einmal und dann weißt du es hundertprozentig, ob es dir Spaß macht. Und wenn es dir hundertprozentig keinen Spaß macht, kann die junge Frau das auch nicht von dir verlangen. Ja, genau. Also so habe ich auch so gedacht, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier sagen soll, ob ich das ausprobieren soll oder nicht. Ich habe da ein bisschen auch Angst vor. Also ja Gott, was kann passieren? Es kann passieren, dass du, dass dir... der Spaß verloren geht und der kleine Mann nicht dabei ist und nicht steht, mehr kann ja nicht passieren, dann hörst du es halt auf. Ja. Also, das wäre jetzt meine Meinung dazu. Ja. Und was die Frage mit deiner Freundin anbelangt, mit deiner Hauptfreundin, haben wir darüber gesprochen, wenn ihr euch mehr oder weniger so ein grünes Licht gegeben habt, dann okay, dann ist es halt so. Ja, ich habe sie auch schon belogen, so ist es nicht. Also sie hat mich schon mal gefragt, ob ich wohl eine andere hätte oder ja, so. Ja, es ist einfach eine unerquickliche Situation, finde ich. Ja. Es ist viel schöner und viel entspannter, wenn man ehrlich miteinander umgeht. Aber grundsätzlich. Ja, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, mir macht das halt eben sehr viel Spaß, diese Sexpraktiken. Ja, aber um Spaß geht. Sprich mit den Lebensmitteln und ja. So. Es geht nicht immer nur um Spaß, Rainer, finde ich. Ja. Wir leben zwar in einer Spaßgesellschaft, aber ich finde, dass man nicht allen Spaß haben muss, den man haben könnte. So, jetzt penn nicht wieder deinen Willen mit einem Mann. Du kannst es mal ausprobieren, aber wenn es dann nicht dein Ding ist, dann mach's um Gottes Willen nicht. Ja. In diesem Sinne. Okay. Mach's gut, Rainer. Mach's gut. Ne? Tschüss. Bis dann, tschüss. 1.32 Uhr und 49 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 5 Sekunden, hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer freitags. Und wenn ihr mich erreichen wollt, dann müsst ihr hier diese Nummer wählen. 0800 5678 100 und 11. Und jetzt frage ich meine Regie, mit wem es weitergeht. Mit Daniel. Daniel ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Daniel. Und, mein Problem ist, ja, wie soll ich es erklären? Es geht um Liebe eigentlich. Und zwar... ich eine Frau kennenlernen und sie attraktiv finde und so anfangs, dann ja, dann arbeite ich auch darauf hin, dass eine feste Beziehung darauf, dass man darauf aufbauen kann, ne? Also redest du jetzt von einem konkreten Fall, der vorgefallen ist, oder was? Ja, genau. Also du hast eine Frau kennengelernt? Ja, genau, ich habe eine Frau kennengelernt. Wann? Und zwar, das ist im März gewesen. Ja. Dieses Jahres. Ja. Und, wie alt ist diese Frau? Die ist 19. Ja. Und die Tochter von meinem Chef. Ja. Und das Problem ist eigentlich gewesen, bei mir konkret ist so, das Problem ist, als sie mir dann auch ihre Gefühle offenbart hat, dass sie mich liebt auch und ja, und sie hat das wohl von mir auch so interpretiert dann plötzlich und dann habe ich dann so einen Schlussstrich gezogen und dann wollte ich mit dieser Dame auf einmal nichts mehr zu tun haben, nachdem sie mir gesagt hat. Du wolltest mit der Frau nichts mehr zu tun haben, nachdem sie dir das gesagt hat? Ja, genau. Und das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert, sondern das dritte und vierte Mal ist das auch schon passiert. So. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass das die Tochter von deinem Chef ist. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ja. Also, du hast die Frau kennengelernt. Du fandst die scharf. Und die dich offensichtlich auch. Ihr habt euch ein bisschen näher beschnuppert. Genau. Und dann hat sie dir das auch gesagt, dass sie dich sehr gerne mag. Ja, genau. Und in dem Moment, wo sie das sagt, oder wo Frauen es dir sagen, ja, genau, ziehst du dich zurück? Genau. Und wie weit war es denn schon gegangen zwischen euch beiden? Also, ja, wir haben, also es ist nicht weit gegangen, wir haben uns geküsst und so. Mhm. So weit ging es schon, aber sobald diese Person sagt, ich liebe dich oder ich möchte mehr mit dir anfangen oder so. Machst du zu. Ab da ist dann so ein Schlussstrich, wo ich dann nicht mehr... Wie oft ist das schon passiert? Mir ist das jetzt das fünfte Mal passiert. Das fünfte Mal schon? Das fünfte Mal schon. Hast du noch nie eine etwas längere Beziehung gehabt? Nee, ich habe die Beziehung meistens dann vorzeitig schon beendet gehabt. Das heißt, du hast noch nie eine Beziehung gehabt, wo deine Freundin dir sagen darf, ich liebe dich und du hast dich darauf eingelassen? Genau. Noch nie? Das ist noch nie passiert bis jetzt. Wie lang waren deine längsten Beziehungen? Oder wie lang war die längste Beziehung? Meine längste Beziehung ging ja über sechs Monate. Mhm. Da habe ich dann auch von dieser Dame so geschwärmt eigentlich und dann, als sie mir dann gesagt hat, dass sie auch in mich verliebt ist. Als sie angefangen hat, von dir zu schwärmen, war Schluss mit allem. Das, genau. Warum ist das so? Ich weiß es nicht genau. Also ich denk nach. Ich habe eine Vermutung und zwar, dass das mit früher zusammenhängt, wo meine Eltern zusammen gewohnt haben, noch zusammen gelebt haben, vor der Scheidung halt. Ja. Und nach der Scheidung dann halt, hat mein Bruder, ich und meine Mutter zusammengelebt. Und ja, wir haben mehrere Jahre zusammengelebt und dann kam auf einmal ein neuer Mann dazu. Mhm. Und hat meine Mutter mir den vorgestellt, das ist der Werner. Mhm. Und jetzt ziehen wir um morgen. Kannst deine Sachen packen, wir ziehen morgen um. Mhm. Ja, und ich wollte nicht weg eigentlich aus meiner Stadt ruhen, weil ich meine ganzen Freunde da hatte und so. Mhm. Und ja, ich musste dann zwangsläufig mitziehen, mit umziehen und ja, ich mochte diesen, also meinen Stiefvater nicht. Mhm. Gut, ja. Aber wo liegt da der Zusammenhang, dass... Da komme ich ja jetzt zu. Und zwar seitdem wir da in der Stadt gewohnt haben, wo mein Stiefvater gewohnt hat, so ein zweites Gesicht von ihm fing dann an. Mhm. Und er mochte mich wohl auch nicht, das hat man dann so gemerkt, weil er fing an, mich zu demütigen und so, immer wenn meine Mutter weg war. Und das habe ich dann meiner Mutter immer erzählt und so. Meine Mutter hat mir nicht richtig geglaubt. Sie meint, ich würde mir das alles ausdenken. Was heißt denn demütigen? Also, er fing dann an mit Beschimpfen und dass ich meine berufliche Karriere sowieso in den Wind schreiben könnte. Ja, also hat dich klein gemacht, ne? Genau. Mhm. Und zum Schluss dann fing das eigentlich so an, auch mit, dass mein Stiefvater mich geschlagen hat und so. Mhm. Und dass ich zu Hause für alles fragen musste, ob ich an den Kühlschrank darf, um was zu essen zu holen. Oder okay, jetzt habe ich kapiert, dass du keine gute Zeit mit diesem Mann hattest. Aber wieso siehst du diese Verbindung? Dass du in dem Moment, wo jemand sagt, ich habe dich auch lieb, machst du zu. Wo liegt die Verbindung mit den schlechten Erfahrungen? Ja, und zwar, weil meine Mutter hat das, wenn ich meiner Mutter das erzählt habe, was da zu Hause vorgefallen ist, und ich über meine Gefühle da gesprochen habe mit meiner Mutter, hat meine Mutter das meinem Stiefvater gesagt und mein Stiefvater das dann wieder gegen mich verwendet. Und da habe ich dann, fing ich dann an, eigentlich so meine Gefühle zu untergraben und mehr alles so auf logischer Basis alles zu machen und zu meistern und die Gefühle zu unterdrücken. Also, ich erahne da einiges, dass da viel Schlimmes passiert ist und dass du da sicher auch einen erheblichen seelischen Schaden davon getragen hast durch diese Zeit. Wie viele Jahre lief das so mit dem Stiefvater? Also das ging 7 Jahre. 7 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das ist eine sehr prägende Zeit. Von welchem Alter? Wir sind umgezogen, als ich 8 war eigentlich. Das ist natürlich eine ganz wichtige Zeit. Eine ganz wichtige Zeit. Hat der Stiefvater dich sehr stark auch geschlagen? Also nicht sehr stark, also er hat mich geschlagen. Es wurde auch rot an den Stellen, wo er mich geschlagen hat und so. Aber es ist nie zum blauen Fleck oder so gekommen. Weil ich war auch immer, ich habe meiner Mutter gesagt, wenn da nichts passiert, ich bring den Mann um. Und meine Mutter, ach, so schlimm ist das nicht und so. Also, du bist ja schon relativ offen, wo so die Ursächlichkeiten liegen. Ne? Ja. Da gibt's bestimmt, wenn das ein Fachmann sich anhört, kann man da sicherlich ernste Zusammenhänge sehen. Es ist die Frage, wie du dich weiter verhältst. Du leidest da ja drunter. Du verliebst dich in ein Mädchen und möchtest sie haben. Und wenn die dich dann haben will, dann willst du nicht mehr. Und das ist ja absurd, ne? Genau. Das heißt, dass du dich da immer wieder zumachst und dich nicht einlassen kannst und so weiter. Jetzt gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du bewusst versuchst, mit aller Kraft, die du hast und die dir zur Verfügung steht, dagegen anzugehen. Und dich dann doch vielleicht Millimeter für Millimeter auf so etwas einzulassen. Ja, das habe ich versucht bei meiner, also bei der... Und das ist da läuft ja jetzt noch was so für eine Frau, aber ich verschließe mich immer mehr. Je mehr ich mich öffnen will dieser Person, umso mehr verschließe ich mich eigentlich. Das ist wahrscheinlich auch die ganz, jetzt mal ganz, ganz einfach interpretiert, vielleicht auch die ganz große Angst, wieder so verletzt zu werden, wie du schon mal verletzt worden bist von deinem Stiefvater. So, wenn du das nicht kannst, dann würde ich dir wirklich ganz dringend empfehlen, Daniel, dass du mal in eine psychologische Beratungsstelle gehst. Vielleicht sogar, das müssen dann die Leute entscheiden, dass du eine Psychotherapie machst, um an dich selbst ranzukommen, dich selbst zu knacken, wenn du das alleine nicht schaffst. Es ist ja schon sehr toll, dass du jetzt mit deinen 20 Jahren sagst, hier ist ein Problem und ich blockiere mich selbst und werde dadurch einfach auch immer unglücklicher. Ne? So ist es ja. Das heißt, du musst jetzt was unternehmen. Vor allem, ich sehe ja so in meinem Bekanntenkreis, mit meinen guten Freunden eigentlich, die haben alle eine Freundin und ach. Und das möchtest du letztendlich gerne auch, ne? Genau. Ja. Und du möchtest auch das alles erleben, möchtest auch die Liebe erleben, Zärtlichkeit erleben, letztendlich ja auch erleben, dich mal fallen zu lassen, das kannst du eben nicht, ne? Genau. So, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte redest, das ist die Anna. Die kann dir sicher vielleicht noch ein paar konkretere Sachen sagen, aber auch ein paar Tipps noch geben, zu welcher Beratungsstelle du gehen solltest und wenn du eine Therapie machst, was für eine und so weiter. Mach etwas, tu etwas an dir, Daniel. Das war jetzt vielleicht der erste Schritt, dass du angerufen hast und es mir erzählt hast. Ne? Okay. Also gut, das geht jetzt so, du legst auf und die andere ruft dich an. Okay, danke, Domian. Ne? Tschüss, Daniel. Und mach so weiter. Ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Markus, 25 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi, Domian. Markus, um was geht's? Ja, um dein Themennacht von gestern. Ungewöhnliche Heilungen. Richtig. Ich, Du auch? Ich war vor ein paar Jahren mal auf einem Jugendtreffen in Altötting, habe da ein paar gute Freunde kennengelernt, wo ich jetzt noch mit guten Kontakt habe und die riefen mich 2000 an. Und sagten, Markus, komm du mit nach Marping im Saarland, da erscheint die Mutter Gottes. Wie heißt das, hab ich nie gehört, Marping? Ja, Marping im Saarland, da stand groß noch in allen Fernsehen und Zeitungen, da stand danach eine Marienerscheinung im Härtewald, Fragezeichen. Im Härtewald? Ja. So heißt der Wald da. Richtig, richtig. Und dann bin ich da runtergefahren nach Aschaffenburg und mit denen dann darüber gefahren. Ja. Und weiß nicht, für mich so ein Jugendtreffen war immer super gut. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein bisschen zu hoch für mich. Das kommt an meinen Glauben nicht dran, das ist zu hoch. Ja, aber vorab noch die Frage. Ja. Du bist christlich orientiert. Richtig. Ja. Und was hat dich denn motiviert, dich überhaupt darauf einzulassen, auf diese Fahrt nach Marping? Weil meine Mutter und so war selbst in Lourdes und so, ist auch so ein Wallfahrtsort. Ja, das ist sehr berühmt, ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn die da wirklich hinkommen sollte, so eine Gelegenheit kriegst du nicht wieder. Du meinst, wenn die Mutter Gottes da hinkommt? Ja, richtig. Wenn die da hinkommen sollte, so klar, sowas kriegst du nicht wieder, habe ich mir gedacht. Stimmt. Klug überlegt. Ja, dann bin ich da hingefahren und wir haben von morgens 5 Uhr an auf Schotterboden vor der Kapelle gekniet und den Rosenkranz gebetet. Wo sollte denn angeblich die Mutter Gottes erscheinen? Vor der Kapelle oder in der Kapelle? Die haben nur gesagt, in Marping, in der Kapelle würde die entscheiden oder vor der Kapelle auf dem Platz da halt. Ja, als du da gesessen hast. Ja, wir haben da gekniet. Und das Witzige war schon, der Ort hat ungefähr 5000 Einwohner. Ja. Und der Ort wurde nach 7 Stunden dicht gemacht. Da waren 30.000 Leute, wow, und da war Ausnahmezustand. Die haben den Ort richtig abgesperrt. Ja. Oben flog wohl so ein Hubschrauber von RTL und sowas alles. Ja. Die sind auch mal dabei. Das war dann noch nicht die Mutter Gottes, das war richtig, RTL. Richtig, richtig. Ja. Und dann waren da 3 Frauen. Die eine Frau, die hört die Mutter Gottes und die anderen beiden Frauen sehen und hören die Mutter Gottes. Wie? Da waren 3 Frauen? 3 Frauen. Wo waren die? Die waren in die Kapelle. Wurden die euch da präsentiert? Nein, die waren völlig hinter verschlossene Türen und waren ein Priester dabei, dann hatten die ein Mikrofon und wir konnten das draußen mit hören. Dann haben sich mehrere wohl aufgeregt und haben gesagt, die wollten da aktiv dran teilnehmen. Mhm. Und dann wurde das nachher so gemacht, dass die vor der Kapelle geholt wurden. Mhm. Und dann hat man halt auch gesehen, wie die Frauen da knieten und schauten oben zum Himmel hin. Und die haben dann quasi... die haben praktisch... wiedergegeben, was die Mutter Gottes angeblich sagt. Nicht direkt wiedergegeben. Die haben so gesprochen, als wäre es durch den menschlichen Lippen, aber gleichen Sätze, wie die Mutter Gottes jetzt sagen würde, zu uns jetzt. Also quasi in der Ich-Form. Richtig. Ah. Und dann wurde zum Beispiel gesagt, ihr Menschen habt so viele Wegkreuze aufgestellt, an Straßenrändern und Kapellen gebaut. Ja. Seht ihr einen Menschen da, der da mal kurz anhält und zu meinem Sohn schaut und mal ein Kreuzzeichen macht oder eine Kerze anstellt? Da seht ihr keinen Menschen. Und da lief mir so die Tränen runter, weil das ist echt wahr. Weil wenn ich so an früher denke und so und wenn ich auch meinen Opa höre und meine Eltern, die sagen dann, im Krieg haben sie in den Straßengräben dann gelegen und haben dann gebetet und heute ist da keiner mehr. Markus, was hat denn die Mutter Gottes angeblich da noch gesagt? Was die noch gesagt hat? Also die Seherinnen, die haben auch zwischendurch gefragt und so. Und dann haben die gesagt, was sind das für Kinder neben Jesus, weil die angeblich auch noch Jesus gesehen haben. Mhm. Und so, dann hat Jesus wohl angeblich gesagt, das sind die Kinder, die ihr nicht gewollt habt auf Erden, also abgetrieben habt. Mhm. Ja, und dann wurde man doch schon ganz still und stumm. Mhm. Und ich habe zu Hause selbst 2 körperbehinderte Eltern zu 100%. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt machst du dir deine Eltern zunütze im Positiven, dass du da näher dran kommst. Dann bin ich zu einem Pfleger vom Roten Kreuz hingegangen und habe gesagt, ich habe 2 körperbehinderte Eltern, ich kenne mich damit aus und ob ich nicht helfen könnte. Mhm. Dann durfte ich mir eine Weste anziehen und dann habe ich mich bis nach vorne hingemogelt. Mhm. Also nur 20 Meter von den 3 Frauen entfernt. Weil du ganz nah dran sein wolltest. Richtig. Weil du wolltest was Gutes tun für deine Eltern. Richtig, ich wollte was Gutes tun für meine Eltern. Ich wollte dann auch helfen, dass da die mit dem Rollstuhl weiter nach vorne kamen. Ja, aber die waren noch nicht da, deine Eltern. Richtig, aber ich habe mir gedacht, Mensch, ich habe behinderte Eltern, habe die Erfahrung da gemacht. Ich verstehe, du wolltest den direkten Draht herstellen. Richtig, dann kann ich auch für mich auch ganz nah sein und so verstehe. Nah, dass da keiner wie keiner da drankommt, außer die Rote Kreuzhelfer, okay, und die so. Ganz schwer kranken. Richtig. Ist dir das gelungen? Ja, ich kam bis auf 20 Meter ran. Sind deine Eltern heute immer noch behindert? Ja, die sind immer noch körperbehindert, mhm, aber die kommen da viel, viel leichter mit klar. Mhm. Du hast ihnen das erzählt, dass du da nah dran warst. Richtig. Und ist es dir denn gelungen, diese Frau, die sich aus Mutter Gottes nicht ausgegeben hat, sondern durch die, die Mutter Gottes gesprochen hat, richtig, hast du die ansprechen können auf, ja, deine Eltern? Da habe ich nachher noch mit gesprochen und die sagte, die betet wohl für meine Eltern. Aber die Mutter Gottes hat nichts gesagt über deine Eltern konkret? Nein, Domian, das war, nachdem das Ganze war, dann sind sie, dann haben die praktisch den Kontakt zu Mutter Gottes, der wurde abgebrochen. Ach, ich verstehe, du hast hinterher damit der in die Menge rein ich und verstehe. Dann haben, mhm, die von der Menge, die drei Frauen, die Sorgen vorgetragen und dass, mhm, sie beim nächsten Mal dafür bitten sollten. Also diese drei Frauen, ja, die erklärt das nochmal. Das ist am Anfang, glaube ich, als du es erklärt hast, ein bisschen untergegangen. Eine Frau hat gesprochen, so als sei sie die Mutter Gottes. Die Mutter Gottes hat durch diese Frau gesprochen. Genau. Und die andere eine Frau, die hört die Mutter Gottes nur, die, ja, anderen beiden sehen und hören die nur. Naja. So, jetzt hast du da ein Erlebnis gehabt. Mit vielen Tausenden von Menschen. Ja, das Positive für mich war aber nur, dass ich ein Foto von der Sonne gemacht habe, weil welche sagen, wenn man die Sonne bei der aktuellen Erscheinung fotografiert haben, welche was Merkwürdiges schon drauf gehabt als die Sonne. Und? Du auch? Ich habe nichts drauf gehabt, aber jemand neben mir hatte eine Sofortbildkamera, mhm, und ich habe es mit eigenen Augen gesehen, der hat die Sonne als Hostie gehabt und unten drunter ein Kelch. Mhm. So, jetzt, ja, machen wir einen Strich drunter, unter das, was du gesagt hast. Und ich frage dich jetzt, du hast das alles geglaubt? Ja. Dich hat das alles sehr beeindruckt. Sehr, also ich war total, mhm, gerührt. Ja. Das hat dann wahrscheinlich auch einen großen Einfluss gehabt auf deinen Glauben und die Weiterentwicklung auf deinen, ja, Glauben. Mhm. Das glaube ich. Wenn man das glaubt und man sowas erlebt, ist das sicherlich so. Für mich erscheint es sehr befremdend, muss ich dir sagen, sowas. Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich habe auch Schwierigkeiten, darüber zu reden. Weißt du warum, Markus? Nee. Weil ich nie weiß, die können mir da also möglich erzählen, diese Frauen da, durch die angeblich die Mutter Gottes redet. Ja, wer richtig. Wer weiß ich denn, ob das stimmt. Richtig. Und die, weißt du, das Merkwürdige ist ja auch, dass die immer so pro-kirchlich reden. Mhm. Da hört man nie mal irgendetwas, wo man denkt, ups, das passt ja gar nicht eigentlich zur Kirchenlehre. Richtig, aber deshalb frage ich mich ja, was ich dir gerade nicht erzählen konnte, was ich aber deinem Team vorher gesagt habe, ich habe einen Rosenduft in der Nase gehabt. Ja. Und wir waren mitten am Waldrand, also keine Rosen. Ja. Und den Rosenduft hatten mehrere. Und jetzt musst du dir vorstellen, eine Disco proppenvoll und so standen wir da. Ja. Also man konnte kaum einen Mann zwischen uns stellen. Mhm. Und da mehreren Rosenduft und dann frage ich mich, da kann keiner hinlaufen mit so einem Parfümfläschchen in der Rosenwasser da zerstäuben. Kann man auch. Es gibt ja in Italien diese Erscheinung, wo die Madonna irgendwie Blut weint, ne? Ja. Gab es. Und das ist ja nun widerlegt worden, genau. Herausgestellt, dass das ein ganz böser Trick ist, ne? Also ich glaube, auch bei diesen Sachen da ist die katholische Kirche ja auch sehr kritisch, ne? Bei, ja, aber dann frage ich mich, solche Orte wie Lourdes und sowas, da, mhm, muss da was Wahres dran sein. Und wie die drei Kinder von Fatima, da, mhm, sind doch etliche, mhm, aus dem Rollstuhl aufgestiegen, mhm, oder wo die das Vatikanische Konzil, das prüft doch die Sachen und die haben Mapping bis heute ja noch nicht anerkannt. Mhm. Die zweifeln da ja auch dran. Also, wir müssen jetzt auch nicht über die katholische Kirche reden, sondern über dich. Ja. Dich hat es beeindruckt. Für dich war das ein ganz großes Erlebnis. Und ein ganz glaubensentscheidendes Erlebnis. Und ja, das ist so eine große Sache geworden, ja, dass ich selbst einmal die Woche einen Rosenkranz-Gebetskreis habe. Ja. Dass ich jeden Sonntag zur Kirche gehe und versuche auch öfter als sonntags in die, ja, Kirche zu gehen. So, und ich finde, das muss man respektieren und auch halt eine Achtung davor haben, wenn du das so erlebt hast und so einordnest in dein Leben. Ja, aber schwer ist das andere Leute irgendwie, weiß ich nicht, wenn die, ja, mich zu Hause besuchen und sehen, ich habe da eine große Madonna von 70 Zentimeter in der Ecke stehen, die denken, du hast ein Rad ab. Ja, du entsprichst den heutigen, ja, Jugend nicht mehr. Ja. Markus, ich finde nicht, dass du ein Rad abhast, sondern, ja, ich freue mich, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. So einen Anruf hatte ich noch nie, der so etwas erlebt hat an einem solchen Ort. Dankeschön. Danke dir sehr herzlich und wünsche dir alles Gute. Ja, und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Dankeschön, Markus. Gut, tschüss. Tschüss. Jessica, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi. Hi. Um was geht's denn? Ja, also bei mir ist das total kompliziert. Ich bin 6 Jahre in einer Beziehung. Mhm. Und, ja, und habe jetzt den Mann meiner Träume kennengelernt. Mhm. Ja, also ich bin... Ganz frisch? Anfang April war es. Anfang April. Mhm. Oh ja, und ich bin, also ich war in Berlin mit einer Freundin und bin denen in die Arme gefallen. Also es war ganz blöd, also es hat sich wirklich blöd an. Du bist ihm in die Arme gefallen? Ja. Zufall, oder wie? Ja, Zufall. Ich hatte eine Tasse Kaffee in der Hand und wollte zu meinem Tisch und bin über seinen Fuß gestolpert. Mhm. Und dann lag ich in seinen Armen und dann habe ich ihm in die Augen geguckt und boah, das ist was. Das ist er. Das ist er. Gibt's sowas? Ich glaube ja sowas nicht, an die Liebe auf den ersten Blick. Ja, ich auch nicht. Aber jetzt glaubst du es. Und seitdem, ja, und dann habe ich ihm meine Handynummer gegeben und seitdem telefonieren wir wirklich seit Anfang April jeden Abend zusammen. Aber ihr habt euch noch nicht wieder getroffen seitdem? Nein. Ach, nur telefonisch? Nur telefonisch. Und telefoniert seit April jeden Abend? Jeden Abend 3 bis 4 Stunden. Wo lebt denn dein Freund, mit dem du 6 Jahre zusammen bist? Ja, hier bei mir im Haus. Wie bei dir im Haus? In deiner Wohnung? Ja, nee, wir haben ein Haus. Und wir wohnen zusammen in diesem Haus, aber er geht immer um 11 Uhr ins Bett. Und so. Um 11:30 telefonieren wir dann, ja? Ja, daraus schließe ich dann aber, wenn du seit April mit einem fremden Mann so viel telefonierst und du so begeistert bist, dass die Beziehung zu deinem jetzigen Freund nicht mehr so rosig ist. Ist es. Genau das ist es. Und jetzt heute wollte ich eigentlich nach Berlin, hatte meine Tasche schon gepackt und wollte dahin fahren und er kriegt das ja mit, ist ja normal, ne? Mhm. Und er hat das mitbekommen und da hat er mich hier im Haus eingeschlossen. Ich komme hier nicht raus. Nee, du kommst nicht aus dem Haus raus? Nein, ich komme nicht aus dem Haus raus. Und wo ist dein Freund jetzt? Der schläft. Ist das ein Bunker, aus dem man nicht raus könnte? Nein, ich könnte natürlich aus dem Fenster raus, aber das ist ja auch irgendwo ein bisschen albern, oder? Es ist ja auch albern, dich einzuschließen, einzusperren. Ja. Hat er denn jetzt irgendwie gewittert, dass es irgendwie um einen anderen Mann geht? Ja, er hat mir das heute ganz klipp und klar gesagt. Ich weiß, dass du einen anderen Mann hast. Das hat er mir heute klipp und klar gesagt. Woher weiß er das denn? Er weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Der hat dich wahrscheinlich belauscht, wenn du nachts so lange telefonierst. Denke ich auch. Und er, also ich bin 26, er ist 42. Jessica, was für ein Gefühl, was für Gefühle habt ihr denn noch füreinander? Ich für ihn gar nichts mehr. Warum bist du denn noch da? Weil ich kann diesen letzten Strich einfach, weißt du, dieses letzte, das kann ich einfach nicht. Was da aber müssen? Was soll man? Es eskaliert ja im Moment schon. Er hat's rausgekriegt. Du hast einen anderen Typ, mit dem du so intensiv schon gesprochen hast und ihr habt euch viel ausgetauscht und euch wahrscheinlich seid euch schon sehr nahe gekommen im Gespräch. Mhm. So, da ist keine Liebe mehr zwischen dir und deinem Freund. Da bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als den letzten Schritt jetzt sehr leid zu machen. Also außerdem wäre ich an deiner Stelle tierisch sauer, wenn man mich einsperren würde. Na, das ist ja nicht alles. Der hat mir auch heute voll eine Fresse gehauen, ja? Ja, gut. Das reicht ja nun wirklich dann auszusagen und tschüss, ne? Ja. Nee, jetzt komm, ich sag aber bitte nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Nein, Quatsch, nein. Weißt du, den Typen, den ich nämlich in Berlin kennengelernt habe, der ist so lieb und alles. Ja. Also, du musst weg von deinem jetzigen Freund. Jessica? Ja, aber da hängt so viel. Weißt du, wir haben das Haus hier. Komm, keine materiellen Begründungen. Meine Eltern haben auch gesagt, also wenn du da hingehst, ich habe meinen Eltern das erzählt, dann wollen sie mit mir nichts mehr. Ja, dann ist es halt so. Ja. Da ist die Liebe kaputt, der hat dich ja sogar geschlagen, du hast einen neuen Freund oder da tut sich was, also da gibt's gar nichts mehr zu diskutieren. Und wenn es auch einfach hin? Und ja klar. Auch wenn es kompliziert ist, es ist immer kompliziert, wenn man 6 Jahre mit jemandem zusammen war. Da muss man dann durch und das ist auch lösbar, das schaffen andere auch. Jetzt müssen wir hier Schluss machen, Jessica. Mhm. Auf nach Berlin und trenn dich und ich wünsche alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao. Das war's für diese Woche, meine Lieben. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Gunter Papperitz, Jan Gräfe zu Baringdorf, Dirk Windhüsen. Stefan Gehrig und Anna Hüsch-Kraus. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Selbsttötung. Am Montag sind wir auch wieder da, dann auch wieder mit Fernsehen, mit dem WDR Fernsehen, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Mit einer freien Themennacht ab 0 Uhr könnt ihr uns ja schon erreichen und um 1 geht's dann wieder los. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende. Ciao.